Wir sind der Meinung, dass diese Magistratsmehrheit unter Druck genommen werden muss. Sie muss gezwungen werden, dass sie jetzt endlich eine verantwortliche Politik treibt. Diese Magistratsmehrheit ist nicht um ihrer selbst willen da. Sie glauben, dass sie die Zeit, diese schwierige Lage überstehen können. Sie üben eine Tätigkeit aus von 9 bis 5 Uhr und glauben, mit administrativen, bürokratischen Maßnahmen diesen großen Nöten der arbeitenden Bevölkerung zu steuern. Wir aber sind der Meinung, dass die Selbsthilfe, die die Berliner arbeitende Bevölkerung im Jahre 1945 leistete, wieder aktiviert werden muss. Es ist erforderlich, dass Millionen Berliner hier in dieses Rad der stillstehenden Magistratsgeschichte einzugreifen haben, damit Berlin im Winter ernährt wird und damit die Berliner eine warme Stube haben. Im ersten Frühjahr dieser Magistratsherrschaft, dieser Herrschaft der Landsberg, Neumann und Schwennicke, im Frühjahr 1947 sind 1400 Berliner in ihren Betten erfroren. Damals gab es keine Zonenabsperrungen. Damals konnten so viele Waggons wie im Westen fahren, nach Berlin fahren. Es sind aber keine Waggons in genügender Zahl gefahren. Und die Berliner sind in ihren Betten erfroren. Wir sind damals bestellt worden zum Deutschlandhaus. Man hat mit uns über die Frage verhandelt. Wir haben damals auf die Nöte der Berliner Bevölkerung hingewiesen. Wir haben erklärt, wenn keine hohe Kohle nach Berlin kommt, dann werden Berliner in den Betten erfrieren. Es ist nichts geschehen. Und nachdem diese Tatsache zu verzeichnen war, da hat man hier von dieser Tribüne seitens dieser drei Fraktionen ein furchtbares Geschrei über die Gefährdung der Demokratie und über die Gefährdung der Freiheit der Persönlichkeit angestellt. Lediglich um abzulenken. Darum handelt es sich. Jawohl, wir sind auch für Demokratie und für die Freiheit der Persönlichkeit. Wir haben uns aber nicht dem westlichen Finanzkapital verschrieben. Wir sind Vertreter der arbeitenden Bevölkerung. Und wir wollen, dass dieser Magistrat und diese Stadtverordnetenversammlung eins macht. Eine Politik, die nur den Interessen der arbeitenden Bevölkerung Berlins dient.